Deutscher Lettonie kam Markus Eisenbichler auf Rang 8. Das Wetter. In der Nacht dichte Wolken über dem Norden und der Mitte Deutschlands, teils Regen oder Schnee. An der Nordsee ist Glatteis möglich. Im Süden und im Osten überwiegend klar. Tiefstwerte weit unter dem Gefrierpunkt zwischen minus 5 und minus 23 Grad. An der Nordsee um 0 Grad. Tagsüber vom Norden bis zum Main Niederschläge mit Glatteisgefahr. In der Mitte und im Osten schneit es minus 8 bis plus 4 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag überwiegend stark bewölkt, vor allem im Süden und im Osten Schnee. 3 bis 5 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 1 Uhr. Deutschlandfunk, 0 Uhr und 5 Minuten die Verkehrslage. Zurzeit liegen uns keine Störungsmeldungen vor. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir im neuen Krimi-Jahr den Sendeplatz wieder frontalen Attacken und hinterrücks ausgeführten Meucheleien überlassen, richten wir den Blick heute und nächste Woche erst einmal nach oben. Denn gerade aus dem All, so warnen immer öfter Katastrophendokus im Fernsehen, drohen den Menschen unerhörte Gefahren. Sei es durch Killerbakterien oder durch hunderte Tonnen an Gesteinsbrocken, die täglich umhersausen und deren Einschlag auf der Erde eigentlich schon überfällig ist. Oder bekommen wir doch endlich Besuch von Aliens mit unklaren Absichten? Wie sich eine solche kosmische Intelligenz bemerkbar machen könnte und wie die Menschheit darauf reagieren würde, darüber hat schon 1957 der englische Astronom und Science-Fiction-Autor Fred Hoyle spekuliert. Hoyle war ein ziemlicher Querkopf in der akademischen Welt, der gerne wieder die offizielle Lehrmeinung löckte. So verdanken wir ihm den Begriff Big Bang auch nur deshalb, weil er sich mit diesem Ausdruck 1949 in einem seiner Radiovorträge zur Entstehung des Universums über die damals schon anerkannte Urknalltheorie lustig machte. Nach Hoyles eigener Aussage entsprang auch seine Schriftstellerkarriere einer Trotzreaktion. Der allzu menschenähnlichen Darstellung außerirdischer Lebensformen in der Science-Fiction-Literatur wollte er ein wissenschaftlich fundiertes Denkmodell entgegensetzen. Hören Sie nun den ersten Teil des Zweiteilers »Die schwarze Wolke« von Fred Hoyle. In der Radiofassung des Westdeutschen Rundfunks beginnt alles auf den Tag genau vor 50 Jahren. Längs des Greenwich-Meridians ist es 8 Uhr morgens. Man schreibt den 7. Januar 1967 und in England geht eben die winterliche Sonne auf. Überall im ganzen Land sitzen fröstelnde Menschen in schlecht geheizten Häusern, lesen die Morgenzeitung, frühstücken und nörgeln über das Wetter. Alle Länder östlich der Greenwich-Linie liegen jetzt der Sonne zugewandt. In Sydney werfen die Spieler eines Cricketspiels schon lange Schatten und auf Java bereiten sich die Fischer auf den Fang der kommenden Nacht vor. Der Atlantik und die Länder westlich dieser Linie liegen jetzt im Dunkeln. In Los Angeles ist es wenig nach 23 Uhr. Die Besucher eines Jules Verne-Films verlieren sich gerade auf einem der großen Boulevards. 150 Kilometer südlich von Los Angeles verlässt um eben diese Zeit ein junger norwegischer Astronom mit großen Schritten das Observatorium von Pasadena. Knut Jensen hat auf einer fotografischen Platte des winterlichen Nachthimmels, den er routinemäßig nach im Weltraum explodierenden Sternen absucht, eine merkwürdige Veränderung festgestellt. Dr. Marlowe, führender Wissenschaftler im Forschungsteam von Pasadena, ist verständigt und erwartet Jensen in seinem Bungalow. Kommen Sie rein, Jensen. Hier lang, bitte. Doc, ich würde nicht um diese Stunde, wenn... Ja, schon gut. Ich war doch sowieso noch in der Bibliothek. Wie wär's mit dem Drink? Danke, jetzt nicht. Na, dann vielleicht später. Sie sind scharfe Sachen da gewohnt in Norwegen, habe ich mir sagen lassen. Hm? Ja, Mr. Marlowe, das stimmt schon. Ich habe die Platten gerade entwickelt und gleich mitgebracht. Wenn Sie mal sehen wollen. Mein Gott, was ist denn das?